In dieser ersten Runde, in diesem ersten Podium wollen wir, wie eingangs bereits gesagt, uns insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie können Genossenschaften so mit Leben erfüllt werden, dass die beiden Grundgedanken, Mitwirkung, Mitgestaltung und B, aber auch selbstverständlich eine vernünftige wirtschaftliche Betätigung miteinander im Einklang zu bringen sind. Wie kann sozusagen die Genossenschaft, wie man sie gerne hätte, mit Leben erfüllt werden? Wir haben jetzt zu Anfang von Frau Neumann-Kose einen mehr historischen Überblick bekommen, mit einem sehr positiven Grundton, auch hinsichtlich der Potenziale, die da noch schlummern. Herr Kober hat jetzt etwas, ich darf mal sagen, zur Vorsicht gemahnt, dass es da auch durchaus Dinge gibt, die zu beachten sind und dass durchaus nicht immer so läuft, wie man sich es vielleicht manchmal vorstellt. Ich würde jetzt ganz gerne mit Herrn Lemnitz beginnen, vom Gewerbehof Saarbrücker Straße. Zum Gewerbehof sagen Sie vielleicht selber noch mal ein, zwei Sätze, Sie können das besser zum Ausdruck bringen, sodass wir vielleicht mal versuchen, gleich anbindend an genossenschaftliche Praxis das zu machen, danach vielleicht Frau Hiller, Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft und im Abgeordnetenhaus und dann in der Reihenfolge, wie vorhin, mit kurzen Statements, 4, 5 Minuten vielleicht, nicht lange. Und dann gehen wir ins Auditorium und kommen zum Schluss nochmal hier wieder ins Podium, machen also 3 Runden, einmal hier, einmal Publikum, einmal wieder hier, eine gute Stunde und danach gibt es Kaffee. So, dann würde ich Herrn Lemnitz fragen, Erfolgsfaktoren im Sinne einer lebendigen, demokratischen, wirtschaftlich erfolgreichen Genossenschaft. Was ist zu beachten? Was sagt die Praxis? Sie sind langjährig dabei.